6 Uhr, guten Morgen, Nachrichten mit Eva Milo. Bonn will im Rahmen einer NATO-Aktion deutsche Kampfflugzeuge in die Türkei schicken. Regierungssprecher Vogel sagte, sie sollen den Irak davon abhalten, die Türkei anzugreifen. Die SPD ist gegen NATO-Truppen in der Krisenregion. Die FDP forderte unterdessen, dass die Sozialdemokraten an weiteren Beratungen zu diesem Thema teilnehmen. US-Präsident Bush berät heute mit Kongressspitzen die Golfkrise. Beobachter rechnen damit, dass er vom Kongress die Zustimmung zu einem Krieg gegen Irak fordern wird. Besonders die demokratischen Abgeordneten sträuben sich dagegen und drängen Bush, der Diplomatie am Golf noch eine Chance zu geben. Somalias Präsident Barre hat zum Waffenstillstand aufgerufen. Der Appell fand allerdings wenig Anklang bei den Rebellen. Laut Augenzeugenberichten ist die Lage in der Hauptstadt Mogadischu nach wie vor chaotisch. Bei den Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Rebellen seien viele Menschen getötet worden, hieß es. Die Wirtschaftssanktionen der USA gegen Libyen bleiben weiter bestehen. US-Präsident Bush begründete dies damit, dass Libyen immer noch den internationalen Terrorismus unterstütze. Somit bedeute die libysche Politik auch weiterhin eine Bedrohung für die Sicherheit Amerikas. Die Wirtschaftssanktionen wurden 1986 verhängt. Ostdeutsche Studenten gehen auf die Barrikaden. In Berlin, Leipzig und Halle protestierten sie gestern gegen die Umstrukturierung der dortigen Universitäten. Der Protestmarsch der Berliner Studenten nach Leipzig hat unterdessen Belitz erreicht. Das waren die Nachrichten. Es ist 6 Uhr und 2 Minuten. Das Wetter: Nebel und Regen mit Böen bei Temperaturen zwischen 6 und 10 Grad. Tagsüber wird es nicht besser. Der Regen dauert an, außer im Norden. Dort scheint ab und zu die Sonne. Guten Morgen, Deutschland! Genau 5 Minuten nach 6, hier ist RTL, guten Morgen Deutschland. Vollmond haben wir heute gehabt und so langsam verziehen sich die letzten Geister von den Straßen. Oh, guten Morgen Christoph. Jetzt tu mir einen Gefallen, zieh bitte das Kostüm wieder aus und geh zurück in die Redaktion. Hier ist Peter Schilling, ich vermisse dich. Mit deinem 11 nach 6, RTL, guten Morgen Deutschland. Als wir vorhin so bei den Polizeistationen anriefen, hat man uns gesagt, es war nichts los in dieser Nacht, nur die üblichen Spinner bei Vollmond von wegen. Es war eine ganze Menge los. Vor knapp einer Stunde gab es einen Raubüberfall auf das Hotel Steigenberger Hof in Bad 9a. Ein Mann hat mindestens 45.000 Mark erbeutet, Christoph Lemmer. Der Täter hat sich offenbar letzte Nacht im Hotel einschließen lassen. Kurz vor 5, also vor einer guten Stunde, wie gesagt, hat er dann den Nachtportier mit einer Pistole bedroht. Der gab ihm daraufhin das Geld. Der Täter floh dann durch den Haupteingang des Hotels und zwar zu Fuß. Eine Spur von ihm hat die Polizei im Augenblick aber trotzdem nicht. Wohl aber eine Beschreibung, denn der Portier hat den Mann ja gesehen. 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, dunkle Haare, schlank, bekleidet mit einer dunklen Lederjacke, keine Brille und kein Bart. Der Mann sprach Hochdeutsch ohne Akzent. Überfall auf das Co-Hotel Steigenberger Hof in Bad 9a. Hinweise bitte an die Polizei in Ahrweiler. Telefon 02641 33 30. Nochmal die Nummer 02641 33 30. Es ist 6, es ist 6, es ist 6.20 Uhr. La noche es 6.26 Uhr in genau 4 Minuten RTL aktuell. RTL aktuell das Wetter. Um 6.30 Uhr ob Mittelgebirge, Rhein, Mosel oder Saar, Pfalz oder Eifel. Überall regnet es heute, so bleibt es auch den ganzen Tag. Am Morgen ist es dazu ab und zu neblig. Die Temperaturen im Verlauf des Tages steigen bis auf 13 Grad. Der Frühling lässt grüßen mitten im Winter. Die aktuellen Werte im Augenblick: Düsseldorf 9, Köln 10, Saarbrücken 8 und Trier 10 Grad. RTL Verkehrsservice. Mosel, Hochwasser, drei Straßen sind gesperrt, nämlich die K65 zwischen Köwenich und Reil, die K134 zwischen Liesa und Kersten und die B53 zwischen Kienheim und Seltingen. Alle drei Straßen bleiben vorerst auch gesperrt, bis wenigstens zum Wochenende wird der Wasserstand der Mosel weiter steigen. Ansonsten alles ruhig auf den Straßen, gute Fahrt. Schlagzeilen jetzt mit Eva Milo. NATO-Truppen sollen die Türkei vor Hussein schützen, auch deutsche Soldaten sind dabei. Diplomatie oder Gewalt, der amerikanische Präsident ringt mit dem Kongress um Wege aus der Golfkrise. Die Berliner Koalitionsgespräche gehen in eine neue Runde. Walter Momper ist wieder als Bürgermeister im Gespräch. Mehr dazu und Sport um 7 Uhr in den Themen. Jetzt Klatsch mit Christoph Lemmer. Reporterliebling. Englands Pop-Journalisten haben einen erklärten Favoriten, Cliff Richard. Kein Künstler ist so geduldig wie der Superstar. Selbst nach 8 Stunden Interview sei er noch genauso höflich, zuvorkommend und auskunftsfreudig wie am Anfang. So nett ist wirklich keiner. Triebtäter. Billy Idol ist seinem Ruf als wilder Mann mal wieder gerecht geworden. Ein New Yorker Nachtclub erteilte dem Sänger jetzt Lokalverbot. Der Grund? Er beschäftigte sich ausgiebig mit einer hübschen Blondine in der Damentoilette des Clubs. Witzbold. Woody Allen kann's nicht lassen, komisch zu sein. Bei der Weltpremiere seines letzten Films in den USA meinte er auf die Frage eines Reporters nach Gott: Ich würde ja an ihn glauben, wenn er nur mal ein klares Zeichen seiner Existenz geben würde, zum Beispiel eine größere Summe auf meinem Nummernkonto in der Schweiz. Das war RTL aktuell. Es ist 6.32 Uhr. Sag mal, Christoph, du hast ja doch eine Platte gewünscht bei uns, ne? Ich habe mir eine Platte gewünscht? Ja, möchtest du jetzt hören? Oh ja. Have you heard about the lonesome loser beaten by the queen of hearts every time? Have you heard about the lonesome loser? He's a loser, but he still keeps on trying. Vor 7 ist es genau. Ich bin Widder und ich werde heute kein Flugzeug besteigen. Wie es Ihnen ergeht, erfahren Sie jetzt. Das RTL. Who cares? Come on, everybody. Come on, everybody. Come on, everybody, aufstehen. Es ist 7:15. Und schnaps mein Liter raus. Für den anderen steht schon 2 mit Luft. Für mich schaut's bitter aus. Der hat schon das zweite Mal ein 40er in der Hand. Der hat ein Glück, das packst nicht erst. Der ist beinahe. Auf einmal halt messen, der sticht schon das zweite Bäume im gleichen Ast. Der will mir doch nur linken, erst doch da kenn ich keinen Spaß. Halt, da ist ein Spalt. Pass auf, dass keiner fällt. Halt, da ist ein Spalt. Pass auf, dass keiner. Der Gossen gehen, halt mir einer auf. Gestatten sagt er, lesen's gern, manchmal sag ich drauf. Da zieht er einen Block hervor und schaut mir komisch an. Mein lieber Herr, ich hätte da ein günstiges Abonnement. Gängen's unterschreiben's, lesen's gar nicht, was da steht. Der will mir doch nur einen dran, doch bei mir geht es nicht. Da ist ein Spalt. Pass auf, dass keiner einer fällt. Halt, da ist ein Spalt. Pass auf, dass keiner einer fällt. Wie ich gestern heimgehen, eingespritzt war er auch. Kommt mir vor, wir waren von mir ein Botzen am Grund war. Was ist denn da los, denke ich mal, ist ein Erdbeben gewesen. Das hätte ich doch sicherlich in der Zeitung gelesen. Das muss eine Sinnestäuschung sein, ich will schon weitergehen. Da schreit einer ein paar Gramm Herz, um Gottes Willen bleib stehen. Halt. Da ist ein Spalt, pass auf, dass keiner reinfällt. Halt, da ist ein Spalt, pass auf, dass keiner reinfällt. We'll be right back. 9 Minuten nach 7, vor 7, RTL Guten Morgen Deutschland. Raubüberfall auf das Kurhotel Steigenberger Hof in Bad 9a. Vor knapp 2 Stunden 45.000 Mark Beute hat ein bewaffneter Mann dabei gemacht. Mehr Informationen dazu gibt es gleich von Christoph Lemmer. Mehr Ski. Mehr Schnee. Mehr Lifte. Mehr Piste auf dir. So, mittlerweile 8 Minuten vor 7. Christoph, was war denn los in Bad 9a? Eine Spur gibt es immer noch nicht von dem Täter. Zuerst einmal, die Polizei hat nach dem Überfall auf das Steigenberger Hof in Bad 9a eine Ringfahndung eingeleitet. Die Beschreibung des Mannes: Er ist ca. 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hat dunkle Haare, ist schlank, bekleidet mit einer dunklen Lederjacke, trägt keine Brille und keinen Bart und spricht akzentfreies Hochdeutsch. Und so hat sich der Überfall abgespielt. Der Mann hat sich offenbar letzte Nacht im Hotel einschließen lassen. Vor 2 Stunden dann bedrohte er den Nachtportier mit einer Pistole und verlangte Geld. Er bekam die 45.000 Mark und floh, zuerst zu Fuß, wie dann weiter, weiß die Polizei noch nicht. Hinweise an die Polizei in Ahrweiler, Telefon 026 41 33 30. Noch einmal die Telefonnummer der Polizei in Ahrweiler, 026 41 33 30. Must have fallen out of a hole in your upright overcoat. They never said your name, but I knew just who they meant. RTL, das Wunschtelefon. Hallo, hier ist RTL, wer ist dort? Ich bin Elmar Frank aus Darfburg. Ich wünsche mir Matthias Reim mit dem Titel Ich hab geträumt von dir und wir hören RTL auf 88,9. Ich hab geträumt von dir. Ich seh dich vor mir stehen, ich seh dich fragend an. Und ich merke schon, es fängt schon wieder an. Es darf nicht sein, ich lass es nicht geschehen. Ich bin ein cooler Typ, naja, ein richtiger Mann. Und ich packe es weg, so merkt man mir nichts an. Gefühle dieser Art sind nichts als Schwäche. Es ist schon spät und dann sagst du: Tschüss, ich muss jetzt gehen. Wieder seh ich meine Chance durch die Lappen gehen. Ich hab geträumt von dir. Ich hab geträumt von dir. Und wieder durchgemacht. Jetzt rebelliert mein Magen, denn ich muss dir was sagen. Und ich hab Angst, dass du lachst. Ich hab geträumt von dir. Ich hab geträumt von dir. Jetzt bin ich aufgewacht. Und trau mich nicht zu fragen, denn du könntest ja sagen, dass dir das total nicht passt. Ich hab geträumt von dir. Ich habe ein Problem, wie sag ich's meinem Kind? Wie kann ich dir erklären, dass wir ein Traumpaar sind? Vielleicht wärst du bei sowas anderer Meinung. Ich fliege viel zu hoch, ich bin zu nah am Licht. Ich brauch ne Landebahn, doch die ist nicht in Sicht. Ich bin total verliebt und muss doch schweigen. Viel zu spät und immer wieder lass ich dich dann gehen. Ich kann sowas nicht sagen. Kannst du mich nicht verstehen? Ich hab geträumt von dir. Ich hab geträumt von dir. Und wieder durchgemacht. Jetzt rebelliert mein Magen, denn ich muss dir was sagen. geträumt von dir. Ich hab geträumt von dir. Jetzt bin ich aufgewacht und trau mich nicht zu fragen, denn du könntest ja sagen, dass dir das zur Zahl nicht passt. Und jede Nacht der gleiche Traum, ich seh dich vor mir stehen. Du lachst und sagst dann leise mir, hey Mann, lass uns gehen. Ich hab geträumt von dir. Ich hab geträumt von dir. Ich hab geträumt von dir. Ich hab geträumt von dir. Und wieder durchgemacht. Jetzt rebelliert mein Magen, denn ich muss dir was sagen und ich hab Angst, dass du lachst. Ich hab geträumt von dir. Ich hab geträumt von dir. Jetzt bin ich aufgewacht und trau mich nicht zu fragen, denn du könntest ja sagen, dass dir das total nicht passt. Ich hab geträumt von dir. Ich hab geträumt von dir. Und wieder durchgemacht. Jetzt rebelliert mein Magen, denn ich muss dir was sagen und ich hab Angst, dass du lachst. Ich hab geträumt von dir. Ich hab geträumt von dir. Jetzt bin ich aufgewacht und trau mich nicht zu fragen, denn du könntest ja sagen, dass dir das total nicht passt. Ich hab geträumt von dir. Ich hab geträumt von dir. 7 Uhr, die Themen am Morgen mit Eva Milo. NATO-Truppen sollen die Türkei vor Hussein schützen. Bush sucht Wege aus der Golfkrise. Die Berliner Koalitionsgespräche gehen heute weiter und Sport. Auch die NATO mischt jetzt in der Golfkrise mit. Sie schickt ihre Flugzeuggeschwader in die Türkei. Mit an Bord werden auch 300 deutsche Soldaten sein. Die Fronten im Golfkonflikt sind unverändert festgefahren. Nun muss US-Präsident Bush auch noch im eigenen Land eine schwere Hürde nehmen. Die Berliner Koalitionsverhandlungen gehen heute in die 5. Runde. Die Parteien werden vor allem über Personal diskutieren. Einige Sachfragen sind allerdings auch noch nicht geklärt. Und jetzt zum Frühsport mit Benno Reeder. Heute Morgen um 11 Uhr unserer Zeit wird das erste sportliche Großereignis des neuen Jahres offiziell eröffnet. Im australischen Perth beginnen die Schwimmweltmeisterschaften. Fußball beim Hallenturnier in Zürich hat der abstiegsgefährdete Bundesligist 1. FC Nürnberg wieder mal arg enttäuscht. Er erreichte nur den 6. und damit letzten Platz. Sieger wurde die amerikanische Mannschaft St. Louis Storm durch einen 4:0-Finalerfolg über den FC Zürich. Die Nürnberger wirbelten vor allem Staub an der Führungsfront auf. Das Verhältnis zwischen Präsident Gerd Schmelzer und Sportchef Ari Hahn wird offensichtlich immer schlechter. Die beiden verpassten sich zu einem vereinbarten Gespräch. Schmelzer machte Hahn dafür verantwortlich und er erklärte, ein solches Verhalten könne er sich als Präsident nicht gefallen lassen. Basketball: im europäischen Korac-Pokalwettbewerb der Männer gewann die BG Charlottenburg bei Cibano Zagreb, Jugoslawien mit 87:81 und zum Schluss noch Volleyball. Beim 8-Nationen-Turnier der Damen in Bremen verlor Deutschland das erste Spiel gegen Kuba mit 0:3 und das war's vom Sport. Und das waren die Themen am Morgen. Es ist 7:04. Das Wetter. Ob Mittelgebirge, Rhein, Mosel oder Saar, Pfalz oder Eifel, überall gibt's Regen heute. Und so bleibt es auch den ganzen Tag. Am Morgen ist es dazu ab und zu neblig. Temperaturen im Verlauf des Tages bis zu 13 Grad. Der Frühling lässt grüßen, mitten im Winter. Die aktuellen Werte im Augenblick: Düsseldorf 9, Köln 10, Saarbrücken 8 und Trier 10 Grad. RTL Verkehrsservice. Mosel Hochwasser, 3 Straßen sind gesperrt, nämlich die K65 zwischen Köwenich und Rheil, die K134 zwischen Liesa und Kersten und die B53 zwischen Kienheim und Seltingen. Alle 3 Straßen bleiben vorerst auch gesperrt, bis wenigstens zum Wochenende wird der Wasserstand der Mosel weiter steigen. Die Sehnsucht himmelwärts gibt dem Traum ein bisschen Freiheit. Lass die Sonne in dein Herz. Manchmal bist du traurig und weißt nicht, warum? Tausend kleine Kleinigkeiten machen dich ganz stumm. Du hast was vergessen, wie das ist, ein Mensch zu sein. Doch du bist nicht allein. Lass die Sonne in dein Herz. Schick die Sehnsucht himmelwärts. Und Gefühle sterben wir einstehen, geh ins Licht hinein. Du bist nicht allein. Lass die Sonne in dein Herz. Schick die Sehnsucht himmelwärts. Das würde ich ja gern tun, aber sie ist noch nicht da. So ist es im Winter um 7:15. RTL Guten Morgen Deutschland. Bleigießen, Karten legen, Kaffeesatz lesen. Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, etwas über seine Zukunft zu erfahren. RTL Hören hilft auch weiter. Und wer möchte nicht schon gern wissen, wie es so im neuen Jahr aussehen wird? Auch die Engländer gießen gern Blei. Sprit wird schon wieder teuer. Nicht Alkohol, nee, Benzin. Mehr dazu gleich. Von Montag bis Freitag, von 9 bis 12 auf RTL. Ein Tag wie kein anderer. 7.23 Uhr. Shell hat die Preise für Benzin um 3 Pfennig angehoben. BP will folgen. Wo ist der Markt erlaubt? Die anderen Ölkonzerne überlegen noch. Und wir haben folgende Szene beobachtet nach der Benzinpreiserhöhung gestern auf der Straße. Ey, grüß dich, du alte Flocke! Grüß dich! Hallo, hallo, hallo. Hey! Moment mal, du, guck mal, was ich hier gerade lese. Die Benzinpreise sinken. Ein Liter Super wird 2 Pfennig billiger. Ja, Mann, das ist doch normal! Normal wird auch billiger. Das ist ja super! Wie ein Stein gefallen vom Sturm verwirrt, zum Himmel geflogen mit Sternen übersät und mehr, noch mehr. Mit heißen Schauern in die Kälte geschickt, wieder aufgeheizt, der nächste trifft um mehr, noch mehr. Von der Nacht geblendet im Licht getaucht, Donner rollen und an Decken berauscht, komm her. Mehr. Zwischen Kissen geschlachtet, feinster Lustmord, wiedergeboren, Liebesakkord für mehr, noch viel. Und Regen heute früh an Rhein, Mosel und Saar. Aber es ist warm für den Januar zurzeit, 9 bis 12 Grad. Im Laufe des Tages werden es sogar bis zu 13 Grad werden. Es bleibt den ganzen Tag trübe und regnerisch. RTL Verkehrsservice. Hochwasser in der Mosel. 3 Straßen sind gesperrt, nämlich die K65 zwischen Köwenich und Reil, die K134 zwischen Lisa und Kersten und die B53 zwischen Kienheim und Seltingen. Alle 3 Straßen bleiben gesperrt bis wenigstens zum Wochenende. wird der Wasserstand der Mosel weiter steigen. Ansonsten läuft der Verkehr. Gute Fahrt. Schlagzeilen jetzt mit Eva Milo. NATO-Truppen sollen die Türkei vor Hussein schützen. Auch deutsche Soldaten sind dabei. Diplomatie oder Gewalt. Der amerikanische Präsident ringt mit dem Kongress um Wege aus der Golfkrise. Die Berliner Koalitionsgespräche gehen heute in eine neue Runde. Walter Momper ist wieder als Bürgermeister im Gespräch. Mehr dazu um 8 in den Nachrichten. Jetzt regionale Meldungen mit Christoph Lemmer. Gleich mehrere Raubüberfälle gab es letzte Nacht. In Aachen wurde gestern Abend eine Tankstelle überfallen. Der Täter konnte unerkannt fliehen. In Düsseldorf gab es gleich 2 Überfälle, beides bewaffnete Raubüberfälle. Erster Tatort war eine Apotheke. Mit vorgehaltener Waffe konnte ein unbekannter Mann 3000 Mark und Medikamente erbeuten. Im zweiten Fall wurde wieder eine Tankstelle überfallen. Auch hier entkam der Täter seiner Beute 2500 Mark. Gerade erst vor 2,5 Stunden dann der größte Überfall dieser Nacht. 45.000 Mark Beute im Kurhotel Steigenberger Hof in Bad Neuenahr. Der Täter hat sich offenbar letzte Nacht im Hotel einschließen lassen. Kurz vor 5 hat er dann den Nachtportier mit einer Pistole bedroht. Der gab ihm daraufhin das Geld. Der Täter floh dann durch den Haupteingang des Hotels und zwar zu Fuß. Eine Spur von ihm hat die Polizei im Augenblick aber trotzdem noch nicht. Wohl aber eine Beschreibung, die der Portier des Hotels gegeben hat. Der Täter ist ca. 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hat dunkle Haare, ist schlank, bekleidet mit einer dunklen Lederjacke. Er trägt keine Brille und keinen Bart. Der Mann sprach Hochdeutsch ohne Akzent. Hinweise bitte an die Polizei in Ahrweiler, Telefon 026 41 33 30. Noch einmal 026 41 33 30, die Polizei in Ahrweiler. Das war RTL Aktuell, es ist 7.32 Uhr. RTL, gleich 7:45 Uhr. Guten Morgen, Deutschland. Heute um 11 Uhr geht die Schwimm-WM im australischen Perth los. Die Deutschen gelten als starkes Team, jedenfalls bei den anderen Mannschaften, oder nicht, Christoph? Ja, sie äußern sich jedenfalls so. Wir werden nicht den Fehler machen, die Deutschen zu unterschätzen, meinte Australiens Trainer Don Talbot. Fast denselben Satz äußerte der Coach der Favoriten aus den USA, Dennis Pursley. Er warnt: Wir wären dumm, nicht mit den Deutschen zu rechnen. Auch die Flaute der ehemaligen DDR-Schwimmer bei den deutschen Meisterschaften ist für die anderen kein Grund, unsere Schwimmer nicht zu unterschätzen. Im Gegenteil. Aussie-Trainer Talbot dazu: Wer stark genug war, die Veränderungen in Deutschland wegzustecken, der wird auch stark genug sein, um mitzuhalten. Alten Streit politischer Art, den gibt's auch wieder bei dieser WM. Flaggenstreit vor der WM, für Deutschland ja nun kein Thema mehr, für andere schon. Die Volksrepublik China wäre um ein Haar wieder abgereist. Die Organisatoren der WM hatten vor dem Schwimmstadion auch die Flagge Taiwans gehisst. Die Volksrepublik akzeptiert aber nur die Flagge des Nationalen Olympischen Komitees von Nationalchina. Die kam dann auch auf den Fahnenmast und Rot-China blieb doch. Geheimnisumwittert bleibt im Augenblick, wie die WM eigentlich eröffnet werden soll, wenige Stunden vorher. Die Organisatoren wollen Teilnehmer und Zuschauer nämlich überraschen. Nur so viel sickerte durch, es soll viel australische Folklore vorkommen. 2 Stunden soll die Zeremonie dauern. Klar ist aber, wer als erstes für die deutsche Mannschaft an den Start gehen wird: Synchronschwimmerin Monika Müller und die beiden Aachener Turmspringerinnen Monika Kuhn und Doris Pechner müssen bereits vor dem offiziellen Startschuss ran. Bei Schwimmern und Wasserballern herrscht dagegen noch Ruhe. Das Wunschtelefon. Ganz genau, das haben wir um gleich 8:02. 2 Minuten lang gibt's einen Wunsch. Es ist ein Oldie, also keine Angst haben, dass wir den nicht ausspielen. Aber zunächst mal natürlich von mir die Frage. Hallo, wer ist denn dran überhaupt? Hallo, hier ist die Tanja Hermann aus Welschholz. Ich grüße alle, die mich kennen. Ich höre RTL auf 93,3. Und ich habe mir den Titel von den Everly Brothers gewünscht, Crying in the Rain. I'll never let you see the way my broken heart is hurting me. I've got my pride and I know how to hide all my sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for cloudy skies, you won't know the rain from the tears in my eyes. You'll never know that I still love you so, though the heartaches remain. I'll do my crying in the rain. Raindrop falling from heaven could never wash away my misery. But since we're not together, I look for stormy weather to hide these tears I hope you'll never see. Someday when my crying's done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying. Auch deutsche Soldaten werden bald in der Golfregion vertreten sein. 300 Mann werden zwischen dem 8. und 10. Januar dorthin aufbrechen. Denn der NATO-Rat beschloss gestern, Kampfflugzeuge in die Türkei zu schicken. Sie sollen den Irak davon abhalten, die Türkei anzugreifen. Die Bundesregierung stimmte dem NATO-Beschluss zu, die SPD ist dagegen. Die FDP will mit den Sozialdemokraten über dieses Thema beraten. US-Präsident Bush berät heute mit Kongressspitzen die Golfkrise. Beobachter rechnen damit, dass er vom Kongress die Zustimmung zu einem Krieg gegen Irak fordern wird. Besonders die demokratischen Abgeordneten sträuben sich dagegen und drängen Bush, der Diplomatie am Golf noch eine Chance zu geben. Walter Momper will nicht mehr SPD-Landesvorsitzender werden. Der noch regierende Bürgermeister von Berlin sagte heute Morgen außerdem, er trete für eine Ämtertrennung von Fraktions- und Parteivorsitz ein. Bei den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD erwartet Momper weiterhin Konflikte, vor allem in der Innen- und Verkehrspolitik. Die Gespräche zwischen den Parteien werden heute Nachmittag fortgesetzt. Somalias Präsident Barre hat zum Waffenstillstand aufgerufen. Der Appell fand allerdings wenig Anklang bei den Rebellen. Laut Augenzeugenberichten ist die Lage in der Hauptstadt Mogadischu nach wie vor chaotisch. Bei den Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Rebellen seien viele Menschen getötet worden, hieß es. Rebellen in El Salvador haben einen amerikanischen Hubschrauber abgeschossen. 3 US-Militärberater sind dabei getötet worden. Nach Angaben der Streitkräfte in San Salvador wurde der Hubschrauber von einer Boden-Luft-Rakete getroffen. Das waren die Nachrichten. Es ist 8:02. Das Wetter: Nebel und Regen heute früh an Rhein, Mosel und Saar. Dabei ist es warm für den Januar zurzeit bis 9 oder 12 Grad. Im Laufe des Tages werden es sogar 13 Grad werden. Es bleibt den ganzen Tag trübe und regnerisch. RTL Verkehrsservice. Sperrung der B50 zwischen Longkamp und der Hunsrück-Höhenstraße wegen umgestürzter Bäume. Und die Mosel führt immer noch Hochwasser. 3 Straßen sind gesperrt, nämlich die K65 zwischen Köwenich und Reil, die K134 zwischen Liesa und Kersten und die B53 zwischen Kienheim und Seltingen. Dabei bleibt es auch, denn die Mosel wird weiter steigen. Ansonsten auf den Autobahnen alles ruhig. Gute Fahrt. Guten Morgen, Deutschland. RTL, guten Morgen Deutschland, es ist 10 Minuten nach 8. Überfall auf das Kurhotel Steigenberger Hof. Heute früh 45.000 Mark sind erbeutet worden und immer noch gibt es keine Spur vom Täter. Auskunft der Polizei in Ahrweiler vor 5 Minuten. Der Täter ist weiter flüchtig, die Ringfahndung läuft. Hinweise gibt es bisher gar keine. Und so hat sich der Überfall in Bad Neuenahr abgespielt. Letzte Nacht hat sich der Mann offenbar in dem Hotel einschließen lassen. Kurz vor 5 bedrohte er den Nachtportier mit einer Pistole und verlangte Geld. Er bekam mindestens 45.000 Mark, außerdem eine Geldbombe. Was in der drin war, ist noch ungeklärt. Anschließend floh er zu Fuß, jedenfalls das erste Stück. Wo er dann abgeblieben ist, weiß keiner. Die Beschreibung? Circa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank, dunkelhaarig, trägt weder Brille noch Bart und spricht akzentfreies Hochdeutsch. Hinweise an die Polizei in Ahrweiler, Telefon 026 41 33 30. Noch einmal die Telefonnummer 026 41 33 30. All the leaves are brown. And the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day, yeah. I'd be safe and warm, if I was in L.A. I pretend to pray. Some People von Cliff Richard um 8.17 Uhr. Es soll ja immer noch einige Leute geben, die haben kein Autoradio. Wenn wir heute Morgen bedienen, es gibt nämlich gleich etwas zu gewinnen bei uns, und zwar in Hamburg. CA40 mit Keycard, das Ganze vom Blaupunkt. Nach der nächsten Platte geht's los. Okay, überredet, es ist 20 nach 8, das RTL. Ich werde dieses Autoradio verspielen. Gut, ich habe es Ihnen versprochen, ich werde es auch tun. Es geht um ein Blaupunkt Autoradio Hamburg CR40 jetzt in Guten Morgen Deutschland. Den können Sie gewinnen in unserem Spiel Sekt oder Selters. Was haben wir heute? Haben wir dann den dritten, oder ist es mir zu wenig, den dritten, ersten. Zählen wir das Ganze zusammen. Also der 31. Anrufer, ist das schön gemein. Der 31. Anrufer hat jetzt die Chance, mit mir Sekt oder Selters zu spielen. Es geht um ein Autoradio. Rufen Sie an 00352 1331. Kennen Sie eigentlich... Halb neun haben wir es, gleich 6 Minuten nach davor. Am Telefon ist Gabi Willmuth aus Erbis-Büdesheim. Guten Morgen, Gabi. Ja, guten Morgen. Wie geht's Ihnen denn heute Morgen, Gabi? Oh, ganz gut, außer dass das Wetter so unmöglich ist. Ja, ich muss mal kurz rausgucken, mich dazu umdrehen. Sonne geht gerade auf bei uns, es geht ja, ein bisschen neblig, ne? Ach, und regnet, aber ganz mies. Ja, naja, das kann hier auch noch kommen vielleicht. Gut, Gabi, wir spielen Sekt oder Selters, Sie kennen unser Spiel? Ja. Mhm, dann wissen Sie, dass es nicht ganz so einfach ist, das heißt schwierig ist es nicht für Sie, aber es ist spannend. Ich habe 4 Umschläge, eine Niete, ein Joker, ein kleiner Preis, ein Superpreis. Der Superpreis ist unser Blaupunkt Autoradio, Hamburg CR40 mit Keycard. Ich bräuchte jetzt den ersten Umschlag für Sie, Gabi. Oh, ja. Von hier Ihnen. Drei heute, haben wir einen dritten. Den dritten Umschlag. Wir haben hier einen staatlich geprüften Umschlageinpacker. Er hat das alles hier für uns gemacht. Ich werde ihn öffnen. Ich weiß auch nicht, was drin ist. Aber. Umschlag 3 ist der kleine Preis. Oh. Gabi, also Sie können weitermachen, wenn Sie möchten. Nehmen wir die 4. Sie wissen, wenn die Niete kommt, ist alles aus, ne? Umschlag 4. Umschlag 4, Umschlag 4, Umschlag 4. Umschlag 4 ist... Hurra! Ein Auto. Radio. Ganz genau. Super, Gabi, es hat funktioniert. Oh, ich freue mich. Das hoffe ich, davon gehe ich mal aus, dass Sie sich freuen. Was werden Sie damit machen, ins Auto reinbauen? Natürlich. Oder können Sie auch in die Küchenschublade setzen oder sowas? Nein, das geht nicht. Nee. Sie haben gewonnen. Ein Blaupunkt Autoradio Hamburg CR40 mit Keycard. Ein Topgerät der Spitzenklasse mit 2x26 Watt. Da ist ein Kassettendeck drin, ein super Tuner. Und das Ganze ist, wie gesagt, mit einer Keycard gesichert. Das heißt, es klaut Ihnen keiner das Ding. Oh, ganz fein. Ich freue mich, danke. Ich bedanke mich auch fürs Mitspielen. Gut, ich danke. Wünsche Ihnen einen schönen Tag. Was müssen Sie jetzt machen? Gehen Sie zur Arbeit jetzt gleich oder was machen Sie? Nein, ich bin Dolmetscher. Also heute habe ich frei. Kein Termin. In welcher Sprache denn? Oh, Ungarisch und Polnisch. Sagen Sie doch mal Autoradio auf Ungarisch. Autoradio. Na gut. Okay, Gabi, ich glaube Ihnen kein Wort. Ich wünsche Ihnen aber einen schönen Tag. Ja. Das geht aus. Gut, okay. Tschüss. Wie ich heiße, Spiel. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion, dancing close to me. A flower of devotion, a swaying gracefully. She doesn't need improvement. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion, all that I adore. No number nine love potion could make me love her more. RTL aktuell das Wetter. Nebel und Regen heute früh an Rhein, Mosel und Saar. Dabei ist es warm für den Januar, zurzeit 9 bis 12 Grad. Im Laufe des Tages werden es sogar bis zu 13 Grad werden. Es bleibt den ganzen Tag trübe und regnerisch. Na, wie wunderbar. RTL Verkehrsservice. Sperrung der B50 zwischen Longkamp und der Hunsrück-Höhenstraße wegen umgestürzter Bäume. Mosel-Hochwasser 3 Straßen sind gesperrt, nämlich die K65 zwischen Köwenig und Reil, die K134 zwischen Liesa und Kersten und die B53 zwischen Kienheim und Seltingen. Alle drei Straßen bleiben vorerst gesperrt. Bis wenigstens zum Wochenende wird der Wasserstand der Mosel weiter steigen. Ansonsten alles ruhig auf den Straßen, kein Berufsverkehr heute. Gute Fahrt. Schlagzeilen jetzt mit Eva Milo. NATO-Truppen sollen die Türkei vor Hussein schützen. Auch deutsche Soldaten sind dabei. US-Präsident Bush spricht mit Kongressmitgliedern. Thema auch hier, die Golfkrise. Momper will nicht mehr SPD-Landeschef in Berlin werden. Für die heutigen Koalitionsverhandlungen sieht er einige Konfliktpunkte. Mehr dazu um 9 in den Nachrichten. Und hier das Reisewetter. Ski und Rodel, so lala jedenfalls in Deutschland. In den Mittelgebirgen läuft fast nichts mehr, der Schnee ist weggetaut. In Lagen von 700 bis 1200 Meter Höhe sind die Bedingungen nur selten gut, Talabfahrten kaum möglich. Erst darüber sind die Pisten dann in Ordnung. In Österreich ist die Schneelage ab 1000 Meter Höhe gut. Die Wintersportbedingungen in den italienischen, schweizerischen und französischen Alpen sind überall gut bis sehr gut. Sonnenschein und Sommer gibt es auf der Südhalbkugel der Erde. Australien, wo heute die Schwimm-WM beginnt, meldet fast überall Hitze und Sonnenschein. Perth hat heute mehr als 30 Grad. Warm ist es auch in der Karibik um 30 Grad. Und Europa? London 13 Grad bewölkt und windig. Paris 9 Grad bedeckt, windig und regnerisch. Madrid 10 Grad und regnerisch. Und Athen 19 Grad bewölkt. Der aktuelle Reisetipp: Gran Canaria, Bungalows Capri in Maspalom. RTL, guten Morgen Deutschland. Ein Autoradio haben wir gerade verspielt und der nächste große Preis wartet schon. In knapp 20 Minuten geht es bei uns um 12 Flaschen Sekt. Ah, es kommt zum Feiern, aber es dauert noch ein bisschen. Knapp 20 Minuten, okay? I took my troubles down to Madame Rue. You know that gypsy with the gold cap too. She's got a bag down a pretty floating vine. Selling little bottles of love potion number nine. Check the hearts of your 25 lovers and you'll find the answer why it's you who's losing. Check my heart 'cause you're still on the outside. Lovers von Jennifer Rush. Es ist 20 vor 9. Wir spielen RTL Geburtstagsbonus um 12 Flaschen Sekt vom Besten von Berner Massa. Was ganz Feines. Und zwar Geburtstagsbonus, wissen Sie, haben die Hörer Chance, bei uns mitzumachen, die an einem bestimmten Datum Geburtstag haben. Wir nehmen heute den 1. September, also die Jungfrauen. Nee, die nicht, die dürfen nicht mehr mitmachen. Am 1. September, alle die, die am 1. September Geburtstag haben, rufen uns jetzt an. Tomorrow for old England, she says. Far away from your land of endless sunshine, to my land full of rainy skies again. And I shall be aboard that ship tomorrow, though my heart is full of tears at this farewell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful,

Do you remember? Erinnern Sie sich noch? Wir spielen das RTL-Geburtstagsbonus. Spielchen. Es geht um 12 Flaschen Sekt. Und am Telefon ist die Sabine Halme aus Hückelhofen. Guten Morgen, Sabine. Ja, guten Morgen. Sabine, sind Sie eine Jungfrau? Ja, ich bin eine Jungfrau. An welchem Tag haben Sie denn Geburtstag? Am 1. September. Herzlichen Glückwunsch! Danke. Bravo, jawohl. Also nicht herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, aber herzlichen Glückwunsch zu einer Kiste Sekt oder zwei Kisten Sekt, besser gesagt, 12 Flaschen, genau, von Berner Massa. Oh, die gibt's super, nur dafür, dass man am 1. September Geburtstag hat. Ja, das ist toll. Können Sie auch nach Silvester noch gebrauchen, Sabine? Ja, klar. Was machen Sie heute noch? Ich fahre jetzt gleich nach Hamburg. Ich habe noch Urlaub und bin jetzt gleich auf dem Weg nach Hamburg. Ich besuche Freunde dort. Oh, das klingt nicht schlecht. Wie lange haben Sie denn noch Urlaub? Am Montag muss ich wieder arbeiten. Mhm. Ja. Ja, geben Sie mir eine Flasche ab, so als Trost, weil ich schon wieder arbeiten muss. Ach klar, natürlich. Okay, Sabine, die köpfe ich jetzt gleich. Können Sie gerne machen. Und Ihnen wünsche ich noch einen schönen Urlaub. Ja, vielen Dank. Okay, okay, tschüss Sabine. 2 Liter Hubraum. 2 Ohren. Minuten vor 9 ist es, das war's von Guten Morgen Deutschland. Gleich kommt der Jochen mit einem Tag wie kein anderer. Es geht heute nach Hongkong. Spielen Sie schön mit, vielleicht haben Sie die Chance, es zu gewinnen. Ich sag tschüss, bis morgen und frage natürlich noch, hallo, wer ist am Wunschtelefon? Guten Tag, mein Name ist Monika.